Herren, carissimi amici, nach diesem weiten Horizont, das uns, den uns Freund Viera eröffnet hat, ist es jetzt unsere Aufgabe von Herrn Kollegen Giarrizzo und von mir, die Basis der, natürlich nicht die ganze Basis zu errichten, dazu würde es zu lang dauern, jedenfalls über die Basis zu sprechen der Historiographie, wie das man im 19. Jahrhundert die Zeit des Moderno behandelt hat, wie sich die Geschichtsschreibung in dieser Zeit entwickelt hat. Natürlich können wir keine Geschichte der Geschichtsschreibung in Italien, in Deutschland oder in meinem spezifischen Fall hier in Österreich geben, sondern nur einige Gedanken zu dieser Entwicklung. So viel zu der Thematik, die wir hier zunächst haben, eben sozusagen die historiografische Basis zu geben für die späteren Diskussionen. Wenn ich mich kurz vorstellen soll, Sie meisten von Ihnen kennen mich ja schon, ich heiße Adam Wandroschka, oder wie Sie wollen, können Sie auch Wandroschka betonen, mein Name ist mährischen Ursprungs, dann polnisch geschrieben, polnisch wäre Wandroschka, tschechisch oder mährisch wäre Wandroschka, also Sie können es halten, wie Sie wollen, Sie haben die völlige Freiheit, zu sagen, beides ist richtig oder beides ist falsch, wie Sie wollen. Zu dem Thema, zu diesem etwas seltsamen Thema, ich behandle speziell die Problematik der österreichischen Geschichte im 19. Jahrhundert, besonders auch im Hinblick auf die Darstellung dieser drei frühneuzeitlichen Jahrhunderte, eben der Età Moderna. Ich beginne mit einem sehr einfachen Satz meines Kollegen und Freundes Erich Zöllner, der die Einführung seiner mit Recht so erfolgreichen Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart, die erste Auflage ist 1961 erschienen, und heuer bereits die achte Auflage. Sie wissen, es ist ein gewichtiges Buch und Mattone, wie man in Italien sagt. Und diese Einführung beginnt mit der Feststellung, mit einer ganz einfachen Feststellung. Er schreibt da, es ist ein wesentliches Merkmal der österreichischen Geschichte, dass ihr Rhythmus mit dem der Weltgeschichte übereinstimmt, wie das kaum bei der Geschichte eines anderen Staates feststellbar scheint. Die bayerisch-fränkische Mark, der Babenberger Staat und Habsburgs Herrschaft zu Österreich entsprechen den drei Hauptperioden des Mittelalters, also Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spätmittelalter. Als Renaissance, Reformation und Entdeckungen die neue Zeit einleiteten, weitete sich die Macht des Hauses Österreich zur Weltstellung und verwirklichte sich im engeren Rahmen Mitteleuropas die wiederholt angestrebte Vereinigung der österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder zur Donaumonarchie. So müsste ich sagen, zur sich entwickelnden Donaumonarchie. Soweit Erich Zöllner. Die Neuzeit, also l'età moderna, beginnt also für die österreichische Geschichte und eben auch in gewisser Hinsicht für die europäische Geschichte. Einerseits durch die dynastische Verbindung mit Burgund und Spanien, also das weit ausgreifende. Andererseits durch die Schlacht von Mohács, also das Ende des spätmittelalterlichen Königreichs Ungarn vor dem Ansturm der Türken von 1526 und die Folge davon, nämlich die Erwerbung der Länder der böhmischen Wenzelskrone und der ungarischen Stephanskrone durch die deutsche Linie des Hauses Österreich, Casa d'Austria, die Maison d'Autriche, der Domus Austriae und so weiter. Casa de Austria auf Spanisch. Maximilian I., der letzte Ritter, wie man in den Lesebüchern der Habsburger Monarchie oft genannt hat, vor dem man aber mit mehr Recht, und hier sehen Sie gleich auch die Problematik, dass man mit mehr Recht den ersten Artilleristen oder auch den ersten Infanteristen, ritterlichen Infanteristen als Herr der Landsknechte nennen könnte, und der durch die Kaiserproklamation im Dom zu Trient, also hier in Trient 1508, die Tradition der mittelalterlichen Kaiserkrönung in Rom beendet hat. Also er, von ihm an, die Trennung zwischen der Krönung durch den Papst, die dann nur mehr sein Enkel, aber nicht mehr in Rom, sondern in Bologna erlebt hat, und die Wahl zum König, der dann den Titel erwählter römischer Kaiser annimmt. Und er hat damit auch eine neue Tradition eben dieses neuen Titels des erwählten römischen Kaisers geschaffen, des Imperator Romanorum Electus. Das ist hier geschehen aus einem sehr, wenn Sie wollen, banalen, einfachen Grund, weil ja bekanntlich die Venezianer ihn nicht durch die Veroneser Klause durchgelassen haben. Andererseits der Papst Julius II. In Rom sehr froh war, wenn der Maximilian, von dem man, der mit Recht in Verdacht stand, dass er, der immer geldbedürftig gilt, den die Venezianer den Massimiliano Sansa Denari nannten, die Hand auf die reichen Einkünfte der Kurie legen würde. Er hat ja mit dem Gedanken gespielt, sich selbst auch noch zum zweiten Mal verwitwet, sich selbst zum Papst wählen zu lassen. Also Julius II. War jedenfalls sehr froh, ihn von Rom fernzuhalten und hat zugestimmt, dass dieser neue Titel geschaffen wurde, der dann bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches bestanden hat. Also dieser Maximilian der Erste und sein Enkel Ferdinand I., der Ahnherr der sogenannten deutschen Linie des Hauses Österreich, der dann auch mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 das ja bis heute die deutsche Geschichte bestimmende Faktum der Glaubensspaltung besiegelt hat, die stehen so für die österreichische Geschichte am Beginn der Neuzeit. Am Ende dieser frühen Neuzeit der ersten drei Jahrhunderte, der Etat Moderna, steht dann dementsprechend, auch hier nur als Symbol gebracht, dass die Geschichte ja auch immer in Menschen, in konkreten Menschen sozusagen konzentriert und symbolisiert, der letzte 1792 in Frankfurt erwählte und gekrönte römische Kaiser Franz, also schon nach dem Ausbruch der Französischen Revolution. Jener Kaiser Franz, der übrigens auch hier für die Trentiner Geschichte bedeutsam ist, weil er ja 1803 in Ausführung des Reichsdeputationshauptschlusses des Regensburger Reichstags das geistliche Fürstentum Trient direkt in seine Erblande eingegliedert hat, mit der Begründung, dass er eigentlich damit nur das nimmt, was er ihm eigentlich ohne dies schon gehört, weil ja das Fürstentum Trient, das ist für moderne Souveränitätsvorstellungen schwer realisierbar, aber so war eben das alte Heilige Römische Reich organisiert oder nicht organisiert, dass ja der Fürstbischof von Trient sowohl auf dem Regensburger Reichstag wie auf dem Tiroler Landtag in Innsbruck vertreten war. Also er gehörte sowohl er war sowohl reichsunmittelbar wie auch reichsmittelbar als weil sein Gebiet hier also auch zum Land Tirol gehörte. Das ganze 19. Jahrhundert haben tirolische und trentinische Historiker sich gegenseitig die Landkarten sozusagen auf den, an den Kopf geworfen, auf denen Trient entweder zu Tirol gehörte oder nicht zu Tirol gehörte, wo da eine Grenze war. Nur hier auch ein Beispiel dafür, für die verschiedenen Interpretationen, die dann auch im nationalistischen Sinn von beiden Seiten verwendet worden sind. Nun, dieser Franz der Erste, der hat also nicht nur das getan, sondern er hat ja 1804 eine völlig neue Würde, nämlich die eines erblichen Kaisers von Österreich angenommen. Das war ja ergab sich ja aus der Auseinandersetzung mit Napoleon, der ja im gleichen Jahre 1804 den Kaisertitel angenommen hat. Und 1806 hat ja dann jener Kaiser Franz, die von seinem Ahnherrn Maximilian geschaffene Würde eines erwählten römischen Kaisers niedergelegt und damit das Heilige Römische Reich rechtlich durchaus anfechtbar, gleichsam getötet oder jedenfalls sterben lassen. Von der im traditionellen europäischen Geschichtsverständnis so sehr betonten, ja lange Zeit überbetonten Zeitenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit, also von der Zeit um 1500 bis zu der heute weit stärker betonten Zeitenwende um 1800, also der Zeit des Übergangs vom Ancien Régime zur Französischen Revolution und zur Epoche Napoleons oder der industriellen Revolution, der Zeit des Übergangs von der feudalen zur Leistungsgesellschaft, zur bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Koselleck wurde erwähnt, der Begriff der Sattelzeit. Also diese Epoche wird ja heute viel stärker in unserem Bewusstsein betont und ist ja auch Gegenstand unseres Seminars hier. Also von dieser Zeit, von etwa 1500 bis etwa 1800, reicht so für die europäische, wie eben auch ganz besonders für die österreichische Geschichte, die frühe Neuzeit, die Epoche der drei frühneuzeitlichen Jahrhunderte, deren Rolle im Bewusstsein des Ottocento, also des 19. Jahrhunderts, das Thema unseres Seminars ist, oder jedenfalls die Grundlage, der Ausgangspunkt für unsere Diskussionen hier. Dabei tritt jene tiefe Zäsur zwischen Ancien Regime und industriellem Zeitalter in der österreichischen Geschichte fast noch deutlicher hervor als im übrigen Deutschland und im übrigen Europa. Denn in der kurzen, unter Maria Theresia beginnenden, eigentlich erst am Ende des österreichischen Erbfolgekriegs beginnenden und andererseits mit dem Tod Leopolds II. 1792 endenden, zeitlich komprimierten österreichischen Reformperiode von 1745 bis 1792 vollzieht sich zumindest in der Intention in Österreich eine Entwicklung, die etwa in Preußen vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. 1713 bis zu den Stein-Hardenbergschen Reformen, also etwa ein volles Jahrhundert, also die doppelte Zeit, in Anspruch genommen hat. Diese Zeit der kurzen österreichischen Reformperiode ist aber zugleich die Zeit der beginnenden Entwicklung eines modernen, zugleich vom wissenschaftlichen wie außerwissenschaftlichen, ökonomischen, sozialen und politischen Impulsen bestimmten Geschichtsbewusstseins. Einer Entwicklung, die eben zwei Schlagwörter zu gebrauchen, die ich in den Titel gesetzt habe, vom österreichischen Plutarch zur österreichischen Reichsgeschichte als Fach an den Universitäten Thema dieses Referats ist. Bis ins 18. Jahrhundert schrieb man eine vorwiegend genealogisch ausgerichtete Geschichte des Hauses Österreich, also eine dynastische Geschichte, und daneben die Geschichte der einzelnen Länder. Andererseits aber, die begreiflicherweise in den Erblanden des römisch-deutschen Kaisers und besonders am Wiener Hof sehr gepflegte deutsche Reichshistorie. So hat auch noch in der letzten Lebensphase des Heiligen Römischen Reiches der aus Würzburg stammende Michael Ignaz Schmidt, Direktor des Haushof- und Staatsarchivs, des unter Maria Theresia gegründeten Haushof- und Staatsarchivs und Geschichtslehrer des eben erwähnten späteren Kaisers Franz, eine Geschichte der Deutschen geschrieben. Nun hat sich aber gerade in der theresianisch-josephinischen Reformepoche ein auf die Monarchie, ohne besonderen Titel, auf die Monarchie bezogenes neues Staatsgefühl herausgebildet. Ein Beispiel, nur gleichsam unbewusst oder kaum bewusst, Maria Theresia hat etwa den Tag des ersten österreichischen Sieges im Siebenjährigen Krieg, in der Schlacht von Kolin, zum Geburtstag der Monarchie erklärt. Ihr Sohn und Nachfolger Josef II. Hat sich selbst zum Staatsfanatismus und zum Staatsdienertum bekannt, wobei hier dieses Staat sich zweifellos auf die Monarchie und nicht auf das gesamte Reich bezogen hat. Also hier schon ein neues Staatsgefühl, allerdings ohne konkreteren Namen, denn sein Titel war ja eben der des noch des erwählten römischen Kaisers. Hat sich also zu diesem Staatsfanatismus und Staatsdienertum bekannt und seine Beamten auf die gleichen Prinzipien verpflichtet, in seinem berühmten Hirtenbrief. Aber dieses Staatsdienertum neuer Art, das sehr stark auch durch das preußische Vorbild bestimmt worden ist, verbindet und kreuzt sich dann im Zeitalter des Kampfes gegen die französische Revolution und der Erhebung gegen Napoleon in den Befreiungskriegen mit einem neuerlichen und noch stärkeren Auflodern eines deutschen Nationalgefühls, wie es schon im Dreißigjährigen Krieg, vor allem in seiner letzten Phase, und dann im Barockzeitalter der Türken- und Franzosenkriege überaus lebendig war. Die Verbindung und Überschneidung beider Tendenzen, also eines österreichischen Staatsgefühls und eines neu belebten Reichspatriotismus, der nun zu einem neuen Nationalgefühl wird, sei an zwei repräsentativen Gestalten, an dem schon erwähnten Kaiser Franz, nicht weil er solche Bedeutung gehabt hätte, an sich, er war eher menschlich eine wenig bedeutende Persönlichkeit, aber als Symbol und die Widersprüche lassen sich an ihm besonders gut zeigen, und an seinem jüngeren Bruder Erzherzog Johann exemplarisch aufzeigen. Und zwar in ganz verschiedener Weise, als es gewöhnlich ist, der Fall ist. Kaiser Franz gilt mit Recht als der nüchterne, rein dynastisch gesinnte Rationalist, dem überschwängliches Nationalgefühl, ja selbst die Wörter Patriotismus und Vaterlandsliebe suspekt waren. Er ist in dieser Hinsicht auch eine der vielen, vielen preußisch-österreichischen Parallelen, sehr ähnlich seinen Alliierten und Zeitgenossen, Friedrich Wilhelm III., der eigenhändig das Wort Vaterland aus den Aufrufen gestrichen hat und dem das Begriff, ein Vaterlandsbegriff, der vom Fürsten getrennt war, suspekt gewesen ist. Das ist also hier auch bei ihm der Fall. Und dieser Kaiser Franz hat ja in den Augen der Nationalen, also ich spreche auch vor allem Deutschnationalen, Deutsch-Österreicher, im Rückblick ja die beiden Todsünden begangen. Einerseits, dass er 1806 eigentlich unrechtmäßig das Heilige Römische Reich durch das Niederlegen der Karlskrone, sogenannten Karlskrone, aufgelöst hat. Und dass er dann, zweites dieser Todsünden, nach dem Sieg über Napoleon diese Krone nicht wieder aufgenommen hat. Aber dieser gleiche Kaiser Franz hat bei einer Audienz, die er im Juni 1814 dem bayerischen Sprachforscher Johann Andreas Schmeller gewährt hat, mit kräftigen Worten, übrigens in bayerisch-österreichischer Mundart, seine Freude und Genugtuung über die Befreiung aus der Sklaverei, wir seien aus der Sklaverei erlöst, hat er gesagt, aus der Sklaverei, das heißt aus der französischen Sklaverei, aus der napoleonischen Sklaverei, und die Möglichkeit, unser Deutsch Brot mit Ruhe essen zu können und da wieder Deutsche zu sein, ausgesprochen. Jetzt umgekehrt auf der anderen Seite Erzherzog Johann, der ja dann 1848 mit überwältigender Mehrheit in Frankfurt am Main zum deutschen Reichsverweser des ersten, vom ersten deutschen Parlament gewählt wurde. Es waren ja die Wahlen in diese deutsche Nationalversammlung, waren ja die ersten modernen Wahlen etwa, die auch in Österreich abgehalten worden sind. Jener Erzherzog Johann, der auf allen Bildern aus jener Zeit ein schwarz-rot-goldenes Band, also gleichsam ein Burschenband, über der Brust trug, der bei seinem Einzug in Frankfurt unter einem Wall von schwarz-rot-goldenen Fahnen als erster deutscher Mann und seine Frau, die Anna Blochel, die Postmeisterstochter Anna Blochel, dann als sie nachkam, als erste deutsche Frau, stürmisch gefeiert wurden, und der als der entschiedenste Exponent einer alten großdeutschen Einstellung im Haus, im alten Sinne großdeutschen Einstellung im Hause Habsburg-Lothringen gilt, einer großdeutschen Einstellung, die dann etwa auch noch bei der jüngsten Tochter des Kaiser Franz Josef, der Erzherzogin Marie Valerie, sehr stark war. Und dieser Erzherzog Johann schreibt dann in eben jenem Jahre 1809, in dem er als Freund und Kampfgefährte von Andreas Hofer eine für sein ganzes weiteres Leben schicksalhafte Prägung erhalten hat, geschrieben, die natürliche Quelle der Liebe zum Vaterland liege, und jetzt zitiere ich wörtlich, stets in der Wahrheit, dass Österreichs Zustand unter allen selbes umgebenden Staaten der vorzüglichste, der beglückendste sei. In welcher Provinz, in welchem Lande, unter welcher Regierung ist der Bürger und Landmann besser behandelt? Wo ist der Bürger und Landmann mehr Herr seines Eigentums, seines Gewerbes und vor allem seiner persönlichen Freiheit als unter der Regierung Österreichs? Wo wird die Gerichtspflege unparteilicher verwaltet? In welchem Lande übertrifft der Wohlstand des Bürgers und Landmanns den unsrigen? Sie sehen immer der Bürger und der Landmann hier als eben den Bürger auch dieses Staates, dieses Vaterlands. Es ist ein wohl in der Leidenschaft der ja schließlich gescheiterten Erhebung von 1809 allzu positives Bild, dass der junge Erzherzog hier offensichtlich von dem von ihm idealisierten Tirol ausgehend von den österreichischen Zuständen entwirft. Und drei Jahre später, als ihm nach seiner Verwicklung in die sogenannte Alpenbundverschwörung, also eine Plan einer Erhebung, die von den Alpen ausgehen sollte, gegen Napoleon, dann für lange Jahre das Betreten seines geliebten Tirol von seinem kaiserlichen Bruder verboten wurde, worauf er sich ja die Steiermark gleichsam als Ersatztirol ausgesucht hat, da mag er wohl etwas anders gedacht haben. Sie sehen hier also das ambivalente Vaterlands, den ambivalenten Vaterlands und auch ein Nationalbegriff. Ein anderer, ungleich härter bestrafter Mitverschworener jener Alpenbund-Affäre oder jener sogenannten Alpenbund-Verschwörung, die ja über die ersten Anfänge einer Idee nicht hinauskam, stand dann am Beginn der Bemühungen um das Programm einer auf den Gesamtstaat, eben auf das Kaisertum Österreich bezogenen österreichischen Historiographie oder Geschichtsschreibung. Es war der Freiherr Josef von Hohrmeier, auch er zeitweise Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Herausgeber zahlreicher historischer Publikationen und darunter namentlich des von ihm herausgegebenen österreichischen Plutarch, also auch für eine breitere, ein breiteres Publikum bestimmte Biografiensammlung, dessen Einfluss auf Grillparzers Wahl von Dramenthemen aus der österreichischen Geschichte wohl mit Recht immer hervorgehoben wird. Dennoch kann man kaum sagen, dass das von Hohrmeier und dem Kreis um die Schriftstellerin Caroline Pichler das aufgestellte Programm einer patriotischen österreichischen Historiographie wirklich verwirklicht wurde. Der französische Germanist und Gastprofessor an der Wiener Universität, André Robert, veröffentlichte übrigens 1933, man beachte die Jahreszahl, das Jahr der Machtergreifung Hitlers und der Ausschaltung des österreichischen Parlaments, eine umfangreiche Studie, L'idée nationale autrichienne et les guerres de Napoléon, l'apostolat du baron de Hormeyer et le salon de Caroline Pichler. Diese Caroline Pichler, die einen Salon in Wien gehabt hat, mit allen dem Mittelpunkt des geistigen Lebens stand, war die Tochter eines Hofrats Greiner, eines vertrauten Beamten unter Maria Theresia. Josef von Hormeyer wurde aufgrund seines persönlichen Schicksals schließlich zum glühenden Hasser seines österreichischen Vaterlandes und prägte mit der Scharfsicht dieses Hasses das Böse, zum Teil zumindest auf ungerechte Wort von dem, und ich zitiere wörtlich, weil das dann ein geflügeltes Wort geworden ist, aus heterogenen Bestandteilen zusammengesetzten, eigentlich bloß zusammengeheirateten Staat. Ein Ausdruck, der eine Art Denunziation war gegenüber der zu jener Zeit herrschenden Organismusidee der politischen Spätromantik der Restaurationsepoche. Aber auch Grillparzer, ein alter Josephiner, wie er sich selbst bezeichnete, und entschiedener Anhänger einer österreichischen Gesamtstaatsidee, etwa gerade im Jahre 1848, wo er sich ja gegen den von ihm sehr negativ beurteilten Erzherzog Johann gewandt hat, indem er sich gegen das Schwarz-Rot-Gold und für das Schwarz-Gelb, also die Verfahren des österreichischen Kaisertums gewandt hat, der eben ein entschiedener Anhänger einer österreichischen Gesamtstaatsidee war, ist, obwohl vier seiner Themen aus der österreichischen Geschichte behandeln, doch nicht zum dramatischen Künder dieser Gesamtstaatsidee geworden. Ein treuer Diener seines Herrn behandelt ein Thema aus der ungarischen, Libussa ein Thema aus der böhmischen Geschichte und auch im Ottokar, der bis hin zur abschließenden Huldigung und Apotheose für Österreich und Habsburg das bewusste österreichische Gegenstück zu Kleists Prinz von Homburg darstellen sollte, wird die Spannung und Problematik der österreichischen Geschichte spürbar in dem Nebeneinander der zugleich dynastisch und deutsch-patriotisch gefärbten Kaiser- und Reichsidee in den Worten des Rudolf, zitiere, in diesen Adern rollet Deutschlands Blut und Deutschlands Pulsschlag klopft in seinem Herzen. Und an einer anderen Stelle, was sterblich war, ich habe es ausgezogen und bin der Kaiser nur, der niemals stirbt. Also eine Kaiser- und Reichsidee durchaus im Sinne der Romantik. Und auf der anderen Seite das Preislied des Ottokar von Horneck auf Österreich und die Österreicher, auf das Land an der Donau, das Kernland des Erzherzogtums Österreich, bezogenen Landespatriotismus, wo es etwa heißt, das viel zitierte Lobpreislied auf Österreich, ein voller Blumenstrauß, soweit es reicht, vom Silberband der Donau rings umwunden, o gutes Land, o Vaterland, inmitten dem Kind Italien, eine sehr eigenartige Formulierung, aber wird Ihnen vorkommen, aber aus der damaligen Zeit verständlich, und dem Manne Deutschland, also zwischen dem Kind Italien und dem Manne Deutschland, liegst du, der wangenrote Jüngling, da, erhalte Gott dir deinen Jugendsinn und mache gut, was andere verdarben. Die einzige Gestalt, die man, wenngleich mit einiger Gewaltsamkeit, zum Repräsentanten einer österreichischen Gesamtstaatsidee hätte machen können, die des Böhmenkönigs Ottokar, der ja eine Art mitteleuropäisches Reich zwischen Ostsee und Adria zumindest kurze Zeit zusammenbrachte, aber das ja nur, wie gesagt, sehr kurzlebig war, Diese Gestalt wird hingegen vom Grillparzer, vom Dichter mit den Zügen des an seiner Maßlosigkeit und Willkür gescheiterten Napoleon ausgestattet. Das tiefste und reifste der österreichischen Dramen, Grillparzers großes Staatsdrama des Bruderzwists, den Bruderzwist in Habsburg, vom Entwurf her wieder ein Thema der Dynastiegeschichte, hat der Dichter bekanntlich in seiner Schreibtischlade verschlossen und ist es zu seinen Lebzeiten weder gedruckt noch aufgeführt worden. Im Jahre 1827, zwei Jahre nach der Erstaufführung des Ottokar, ist dann Josef Arnetz, des Vater des bekannteren Historikers Alfred von Arnetz, des großen Biografen Maria Theresias, Geschichte des Kaisertums Österreich erschienen. Eine Geschichte aller im Besitz des Erzhauses befindlichen Länder, wobei deren Geschichte jeweils im Zeitpunkt ihrer Erwerbung bis zu den Anfängen zurückgreifend behandelt wurde. Ein Schema, das von der österreichischen Geschichtsschreibung dann bis über den Untergang der Habsburger Monarchie hinaus beibehalten wurde. Wieder zwei Jahre später, 1829, bestellten die Stände des Königreichs Böhmen František Palacký zum Historiographen dieses Landes und erteilten ihm den Auftrag, eine Geschichte von Böhmen zu schreiben, was er auch zwar in deutscher Sprache, ist erst später dann erweitert in tschechischer Sprache erschienen, zu machen. Und während zur gleichen Zeit noch einmal der Entwurf einer großen Dynastiegeschichte konzipiert wurde, die von der christlich-germanischen Vorstellungswelt der Spätromantik erfüllte Geschichte des Hauses Habsburg, des Fürsten Eduard Maria Lichnowsky, ein Werk, zu dem der Staatskanzler Fürst Metternich selbst die Anregung gegeben haben soll, dessen acht in den Jahren 1836 bis 1844 erschienene Bände doch nur von den Anfängen der Habsburger bis zu Maximilian dem Ersten reichten. Hier sehen Sie also diese verschiedenen Konzepte einer österreichischen Geschichte, die einander widersprechen und in gewisser Hinsicht auch hindern. In der neoabsolutistischen Periode nach der Revolution von 1848-49 ist dann der Versuch zur Errichtung eines zentralistischen Einheitsstaates von dem Bemühen begleitet, nach Erweckung einer österreichischen gesamtstaatlichen Historiographie. Ein Bemühen, das in der bekannten Schrift des Unterstaatssekretärs im Unterrichtsministerium, Josef Alexander von Helfert, Autor von Werken übrigens über Maria Carolina von Neapel und über die Gründung des Königreichs Lombardo-Venetien, also in gewisser Beziehung ein Zeithistoriker gewesen, jenes kleine Werk über Nationalgeschichte und den gegenwärtigen Stand ihrer Pflege in Österreich, Prag 1853, und in der Gründung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung im folgenden Jahr 1854 zum Ausdruck kam. Eben mit dem Auftrag und mit der Idee, hier ein Zentrum für eine gesamtstaatliche Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung zu schaffen. Nun ist ja das Experiment des Neoabsolutismus bekanntlich nach einem Jahrzehnt, wie man es in den Schulbüchern so schön immer sagt, auf den oberitalienischen Schlachtfeldern von Magenta und Solferino gescheitert. Ein Versuch gesamtstaatlicher Geschichtsschreibung im Sinne dieses Programms, wie sie von dem jungen Ottokar Lorenz 1857, also zwei Jahre vor dem Zusammenbruch des Neoabsolutismus versucht worden ist, in der mit einer 1857 veröffentlichten Biografiensammlung Die österreichische Regentenhalle, ist heute wohl nicht zu Unrecht vergessen. Und an Ottokar Lorenz, diesen sehr vielseitigen und bedeutenden österreichischen Historiker, hat sich, wenngleich in etwas gemilderter Form, das Schicksal des Freiherrn von Hormeyer wiederholt. Er ist also nicht auf die feste Munkatsch gekommen, wie das bei Hormeyer der Fall war, aber er hat sich vom Großösterreicher zum entschiedenen Parteigänger des preußisch-kleindeutschen Kaisertums gewandelt und schließlich Österreich verlassen. Auch das Institut für österreichische Geschichtsforschung, über das Sie übrigens einiges in dem eben herausgekommenen Band, in dem Beitrag eines Kollegen Schmiedinger lesen können, hier speziell natürlich auf die, bezogen auf die mittelalterliche Geschichte. Auch das Institut für österreichische Geschichtsforschung hat zunächst nicht jene Entwicklung genommen, die Helfert und der Minister Graf Leo Thun Hohenstein, der große Reformer des österreichischen Schulwesens allgemein, und besonders was die Universitäten betrifft, die Übernahme des Humboldtschen Modells, eben ein, mit einer fast halb Jahrhundert langen, mit einer Verspätung vor fast einem halben Jahrhundert. Jedenfalls diese Entwicklung, die Thun Hohenstein und Helfert sich erwartet haben bei der Gründung, hat das Institut für österreichische Geschichtsforschung nicht genommen. Dennoch haben die Impulse der kurzen neoabsolutistischen Ära in der Geschichtswissenschaft Österreichs lange und in sehr fruchtbarer Weise nachgewirkt. Einmal auf das Konzept der in einer späteren Epoche dann entstandenen großen Kompendien, eben der österreichischen Reichsgeschichte, vor allem aber eben durch die nach dem Vorbild der Pariser École des Chartes erfolgende Entwicklung des im deutschen Sprach- und Kulturraum bis heute einzigartigen Institut für Geschichtsforschung, in dem durch die Übernahme der damals modernsten Methoden, eben der französischen, in Frankreich entwickelten Methoden kritischer Geschichtsforschung, die lange Tradition von Mabillon hier fortgeführt worden ist, die Voraussetzungen geschaffen wurden für die spätere Blüte der österreichischen Geschichtswissenschaft. Dennoch bleibt es eine unbestreitbare Tatsache, dass, wie unser gemeinsam von uns beiden so verehrte Otto Brunner einst treffend bemerkt hat, eine wirkliche österreichische Geschichte überhaupt erst nach 1866, also nach dem Verlust oder der Aufgabe der deutschen und der italienischen Stellung Österreichs ins Leben getreten ist. Denn vor 1866 hatte eine katholische, großdeutsch-österreichische Geschichtsschreibung im Zeichen des Kampfes dessen, was man dann später mit einem Schlagwort Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland genannt hat, und etwa in Parallele zum berühmten Sybil-Ficker-Streit über die Italienpolitik der Kaiser des Hochmittelalters, sich hauptsächlich darauf beschränkt, einzelne durch die protestantische Geschichtsschreibung im deutschen Geschichtsbewusstsein besonders verteufelte Habsburger zu verteidigen, so die viel verspottete Reichsschlafmütze Friedrich III., über den Josef Gmel, ein Augustiner Chorherr von St. Florian, der sehr verdient, aber mit unzureichenden Mitteln sehr fleißige Quellen ediert hat, oder dann besonders natürlich die Herrscher der Gegenreformation, Ferdinand II. Durch den Schweizer Konvertiten Friedrich von Hurter und Ferdinand III. Durch Matthias Koch, alles Versuche, die weitgehend mit untauglichen Mitteln aus hoffnungsloser Position der Unterlegenheit, eben verglichen mit Sybel und Treusen, zum Scheitern verurteilt waren. Jetzt, nach 1866, hat man dann in der Epoche der österreichisch-ungarischen Monarchie, also von 1867 bis 1918, mit auch methodisch weit besserem wissenschaftlichen Rüstzeug auf das Donauraumkonzept zurückgegriffen, das der erwähnte tschechische Historiker Palacki bereits 1848 in seinem berühmten und viel zitierten Absagebrief an die deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche skizziert hatte. Jene berühmten, immer wieder zitierten Sätze: wahrlich existierte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müsste im Interesse Europas, im Interesse der Humanität selbst sich beeilen, ihn zu schaffen. Und an einer anderen Stelle dieses Absagebriefs: die wahre Lebensader dieses notwendigen Völkervereins ist die Donau. Seine Zentralgewalt darf sich daher von diesem Strome nicht weit entfernen, wenn sie überhaupt wirksam sein und bleiben will. Mit diesem Konzept, von dem sich übrigens, und das ist auch wieder bezeichnet, gerade damals Palacki selbst, verärgert über den ungarischen Ausgleich von 1867 abgewandt hatte, sind dann die berühmten Sätze, wir waren vor Österreich da, nämlich wir, die Slawen waren vor Österreich da und werden nach ihm noch da sein. Mit diesem Konzept, von dem sich Banatzky also damals abgewandt hat, schien nun die Basis für eine Sinngebung der Doppelmonarchie als multinationaler Staat gegeben. Wobei allerdings die Frage offen blieb, übrigens auch von Otto Brunner mal hervorgehoben wurde, warum denn österreichische Heere in den vergangenen Jahrhunderten auf allen Schlachtfeldern Europas, von Jütland bis Spanien und Sizilien, in den Niederlanden, in Frankreich, in Norddeutschland, am Rhein und Sachsen, in Piemont, in der Lombardei und in Venetien gekämpft hatten, wenn der Sinn und das endlich erreichte Ziel der ganzen so bewegten österreichischen Geschichte nur die Schaffung eines notwendigen Völkervereins an der Donau, dieser multinationalen habsburgischen Doppelmonarchie sein sollte, deren Existenz und Notwendigkeit nun auch mit Hilfe der Nachbarwissenschaft der Historie, nämlich der politischen Geografie, hier schon eine fast eine Vorform dessen, was man später dann Geopolitik genannt hatte, begründet wurde. So kam es nun nicht nur zur Einrichtung und Ausstattung von Lehrkanzeln der österreichischen Geschichte an allen Universitäten bis hin zur Universität von Czernowitz, die ja unter Franz Josef gegründet worden war, und zur Aufnahme von entsprechenden Vorlesungen und Übungen in den Lehrplan nicht nur der künftigen Geschichtslehrer, sondern auch der Juristen und dementsprechend zur Publikation der großen Kompendien der österreichischen Geschichte. Wen hier nur die Namen Franz von Krones, Handbuch der Geschichte Österreichs, 4 Bände und dann von demselben einen Grundriss der österreichischen Geschichte 1882, also 76 erscheint dieses Handbuch, 76 bis 79 dieses Handbuch, der Grundriss dann 1882 oder auch ein sehr interessantes Werk von Hermann Ignaz Biedermann, Geschichte der österreichischen etwa von Hermann Ignaz Biedermann, Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee von 1526 bis 1804, erster Band 1867, das war schon geschrieben, bevor es zum ungarischen Ausgleich kam. Und der zweite Band ist dann erst 1889 erschienen und der Autor hat sich bei seinen Lesern damit entschuldigt, dass in dieser Zeit, wo die Gesamtstaatsidee nur mehr von in militärischen Kreisen hochgehalten wird, eben eine besondere Überwindung dazugehörte, noch einen zweiten Band über die Geschichte dieser Gesamtstaatsidee zu verfassen. Das wohl anspruchsvollste und historiografisch bedeutendste Unternehmen dieser Art, das im letzten Lebensabschnitt der Donaumonarchie erschien, war die Geschichte, also die Sprache der anderen Reichshälfte lernte. 5 Bände sind in der relativ kurzen Zeitspanne von 1885 bis 1896 erschienen, dann nahm ein früher Tod dem rastlos Arbeitenden die Feder aus der Hand. Nach 1918 sind dann in Fortführung dieser Tradition weitere Bände von Oswald Redlich und dann nach 1945 von Alfons Lotzky erschienen, wie auch die von Hugo Hansch veröffentlichte 2-bändige Geschichte Österreichs, der erste Band erschien vor, der zweite nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie das 1927 bis 1944 erschienene 4-bändige Handbuch der Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer Böhmen und Ungarn von Karl und Mathilde Uliertz, dessen Planung mehr als 3 Jahrzehnte zurücklag, noch auf dem alten Konzept eben der österreichischen Reichsgeschichte beruhten, wie sie ja auch noch nach 1918 in den Vorlesungen und Übungen an den österreichischen Universitäten eben nicht nur für Historiker, sondern auch für Juristen, also für künftige Staatsbeamte auch vor allem, gelehrt und betrieben wurde. Werfen wir zum Schluss noch einen ganz kurzen Blick auf die so überaus reichhaltige Produktion an Quelleneditionen und Darstellungen zur Geschichte gerade der frühneuzeitlichen Jahrhunderte, wie sie in diesem letzten Lebensabschnitt der Donaumonarchie von 1866 bis 1914 publiziert wurde. so ergibt sich für diese Zeit einer im echten Sinne wissenschaftlichen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung das Bild sehr charakteristischer Schwerpunkte. Einer dieser Schwerpunkte ist die Epoche und die Gestalt Maria Theresias, die vor allem von Alfred von Arnett mit seiner großen zehnbändigen Biografie und mit den großen Quelleneditionen und von seinen Schülern bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus bei Friedrich Walter eben als der habsburgisch-österreichische Gegenmythos gegen den friderizianischen Mythos, so wie das Maria-Theresien-Denkmal am Ring als sozusagen verspätete Antwort auf das Friedrich der große Denkmal von Rauch in Berlin geschaffen wurde, gegen den friderizianischen Mythos der kleindeutsch-preußischen Historiographie. Und das andere ist, das ist auch sehr interessant, die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung. Seit Ferdinand I., der ja nach der Erwerbung der ungarischen und böhmischen Königskrone den Beginn einer über die einzelnen Länder beziehungsweise Ländergruppe hinweggreifenden Zentralverwaltung geschaffen hat. Auch das ist ein Gegenstück zu den preußischen Acta Borussica gewesen. Dem vor allem nach dem Trauma der Niederlage von Königgrätz, Sadowa, wie es in den romanischen Ländern heißt, weil das auch in den slawischen Ländern natürlich, 1866 besonders verständlichen Verlangen nach Helden und Heldenverehrung, nach Heroes und Hero-Worship und der Rolle der bewaffneten Macht eben als stärksten oder, um Biedermann noch einmal dieses Zitat zu sagen, als einzigen Träger der Gesamtstaatsidee, entsprach dann der militärgeschichtliche Schwerpunkt, der durch die Namen Radetzky, Erzherzog Karl und besonders durch den Prinz Eugen, den edlen Ritter, den nobile Cavaliere und überhaupt durch das große Heldenzeitalter der Türken- und Franzosenkriege wieder mit Akzent auf der Rivalität zu Preußen durch die Kriege des theresianisch-josephinischen Zeitalters dann gekennzeichnet werden kann. Über diese Zeit aber vor allem das Problem der Rolle der Türkenabwehr im Entstehen eines österreichischen Staatshistoriographie, einer vaterländischen Historiographie. Über dieses Thema wird aber dann Kollege Wozelka sprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Salve Piero. Tu dici anche il tuo nome, perché io dando il buon esempio. Sì, per dare il buon esempio, per obbedire al collega Schiera, io sono il professor Corsini, sono e quasi non sono più dell'Università di Venezia, perché l'anno 21... E sei trentino. E sono trentino, precisamente, no, e sono membro del comitato scientifico di questo istituto fin dalla nascita. Beh, ho insegnato storia del Risorgimento, ma con l'occhio sempre aperto, al di là delle Alpi, mi merito specialmente in questo. Verso il mondo austriaco, mitteleuropeo. Ecco, io non è che debba fare osservazioni o critiche, ma devo dire che mi sono molto interessati quegli alcuni accenni che il professor Wandruska ha fatto riguardante l'anno 1809, non tanto per riprendere la questione qui, vero, locale del Tirolo, dell'insurrezione feriana, ma perché ha ricordato l'arciduca Giovanni, mi pare di non sbagliare, se confondo i nomi prego di essere subito corretto, l'arciduca Giovanni e specialmente alcuni dei suoi proclami che ha diffuso non soltanto qui nel Trentino ma anche in tutta l'Italia settentrionale, invitando le popolazioni italiane a prendere coscienza della loro nazionalità e perciò a stare ben salde dalla parte degli eserciti austriaci contro però gli eserciti napoleonici. E sono dei fatti che in un primo momento possono anche così, specialmente con la sensibilità risorgimentale della storia tradizionale del risorgimento, possono anche stupire, come viene qui un principe d'Austria a domandare agli italiani di prendere coscienza della loro nazionalità e di star parte dalla loro, di star saldi dalla loro parte. Invece, ed è su questo che volevo domandare poi ulteriori reintegrazioni da parte del collega Vandruska, invece a me pare che proprio questo sia il punto cruciale di quella che è stata la presa di coscienza da parte delle piccole patrie, va bene, vero, sia nel mondo dell'impero asburgico, va bene, vero, sia anche, va bene, vero, in Italia, che ci sia stato uno sforzo, va bene, vero, comune nella prima metà dell'Ottocento, va bene, vero, al di là, va bene, vero, si trattava di piccole patrie con delle tradizioni, delle autonomie già ormai consolidate secolarmente, ma si trattava anche di grandi patrie, come per esempio la Boemia, e se ne è parlato di Palacki e della sua storia, vero, e della rivalutazione della lingua. Vero. Al di qua, nel mondo italiano, si trattava veramente di piccole patrie regionali, ma questa idea della formazione dell'unità nazionale tradotta in unità politico-territoriale per l'Italia è stata possibile perché effettivamente si trattava, sia pure con molte differenze diverse, anche di dialetti eccetera, si trattava di una nazionalità. Di là è stata molto più difficoltosa ed era, da un certo punto di vista, impossibile da raggiungere. Cosicché tutta la storia e anche la storiografia, per quel poco che io conosco austriaca, la storia e la storiografia ha dovuto affrontare, va bene, vero, questo problema della costruzione di un Gesamtstaat, va bene, vero, ma sulla base innanzitutto per l'origine e per la formazione dell'impero che era avvenuto nel modo in cui tutti noi sappiamo, per aggiunzioni diverse, vero, e dall'altra per quelle che erano le resistenze, va bene, vero, interne di quelle che, accetto una correzione che mi ha fatto 2 anni fa il professor Vandruska, di quelle che non chiameremo minoranze nazionali, ma che chiameremo nazionalità minoritarie. Nazionalità minoritarie. Questo anno 1809 è effettivamente un anno cruciale ed importante per tutte e due le storie parallele. Non so se avete messo. Molte grazie a professor Corsini, forse Vandruska poi già credi commentare. Non ho niente da commentare, sono completamente d'accordo, cioè molto bene sottolineato questa problematica che era insolubile in fondo, era insolubile perché appunto l'arciduca Giovanni un momento nel 48 ha creduto che si possa rifare l'unità tedesca e nello stesso tempo non abolire la specialità, il carattere speciale e anche dal punto di vista linguistico, etnico, multinazionale, perché lui con tutto il suo entusiasmo per le cose tedesche, lui nel 48 o anche già prima, il famoso Brindisi in occasione della ripresa, della ricostruzione dell'uomo gotico di Colonia, lì a Brühl, dove parla della Einige Deutschland, non sulla deutsche Einigkeit. D'altra parte, lo stesso arciduca Giovanni si è molto interessato per conservare dei canti popolari degli sloveni, dei magiari, dei non tedeschi, anche nel Ioanneum in Stiria. Allora lui voleva mantenere da un lato ricostruire il Sacro Romano Impero, dove pure la Boemia, il re di Boemia era il più alto fra i 7, o poi dopo erano 9 elettori del, dell'imperatore, dove la Boemia faceva parte del Sacro Romano Impero, o anche appunto gli italiani del, al sud, delle diverse contee di del Tirolo, di Gorizia, eccetera. Allora, del litorale. E questo, queste due, tutte e due le cose, di aver voluto tutte e due le cose era impossibile, e in fondo ha portato che né l'uno né l'altro è stato possibile. Né la grande Germania dominata da Vienna, ripreso con la corona che ancora oggi si trova nella Schatzkammer, nella Hofburg a Vienna, né questo e neanche quell'altro, quella idea di una Donaumonarchie sotto la casa d'Asburgo. Avendo voluto tutte e due le cose insieme, si potrebbe forse dire, non si è avuto né l'uno né l'altro. Molte grazie. Il professor Giarrizzo si è prenotato. Giarrizzo, vorrei profittare della opportunità che mi è dato per chiedere a Wandruska attenzione, ma anche soprattutto chiarimenti e informazioni sul modo in cui versanti diversi della cultura storica, in questo caso italiana, tra 7 e 800, hanno guardato al problema austriaco. Vorrei fare due esempi che in una qualche misura mi hanno interessato, ma rispetto ai quali la mia, potrei dire insufficiente per pudore, diciamo la mia ignoranza della storia austriaca e mitteleuropea, non mi hanno consentito di dare risposta. La prima è agli inizi del Settecento ed è la maggiore, a mio giudizio, opera storica di Giambattista Vico, La grande biografia di Carafa, nella quale Vico pone con una eccezionale lucidità il problema politico e storico dell'alternativa Balcani o Europa, e opta nettamente per la soluzione europea contro la soluzione balcanica di Carafa, riflettendo in un'area estremamente sensibile agli orientamenti della politica austriaca, siamo nella Napoli austriaca, in realtà il problema estremamente complesso delle scelte che si scontravano in Austria. Onestamente, noi conosciamo, anche se abbastanza male, il processo di formazione di questo eccezionale lavoro di Vico, cioè le carte Carafa, mi furono affidate, lui se le lette. Non mi è riuscito, ma devo dire, non mi è riuscito perché non ne ho fatto oggetto sistematico di ricerca, qualcuno potrebbe averlo già fatto, qualche altro potrebbe farlo, di riuscire a saldare sostanzialmente questo tipo di attenzione, qui guardato con tanta lucidità, oltre che consistente informazione. Non torno indietro, cioè non torno ai casi Marsigli o altro, cioè ad altre aree di interesse relative a queste polarità proprie della cosa austriaca. A un secolo di distanza noi abbiamo il caso, diciamolo pure clamoroso, di Balbo, con la tesi dell'imbalcanizzamento dell'Austria, su cui è sostanzialmente basata non soltanto la sua prospettiva, ma un modo particolare. Non so se mi sarà dato accennarvi oggi pomeriggio, probabilmente parlerò d'altro, me ne scuso proprio in anticipo, visto che Schiera ha dato un taglio alla impostazione del discorso, per cui molte delle cose che avevo pensato di dire sono inutili e cercherò di dirne altre probabilmente più pertinenti. Ma nel caso specifico noi abbiamo questo tema, cioè abbiamo un tema esplicito, voglio dire, di intervento da parte di una delle maggiori personalità storiografiche, oltre che politiche, del neoguelfismo italiano, il quale pone al centro della sua riflessione politica, dall'inizio fino alla fine, con assoluta costanza, il problema della opzione balcanica dell'Austria, cioè interviene in questo l'Austria, quindi tagliata sostanzialmente dal versante europeo, se l'Italia è come tale, diciamo, Europa, e invece naturalmente spinta tutta verso una missione balcanica. Ecco, mi interessava, nell'intervallo non c'è dubbio che è possibile, dico, potrei anche fare qualche discorso con qualche breve citazione a memoria per quello che riguarda la cultura italiana nei confronti di questo versante, diciamo, no? Soprattutto dell'area veneta, di questo interesse nei confronti del mondo slavo e naturalmente della presenza nel mondo slavo, dai vari Fortis a tutti gli altri, i quali quando vanno fino al siciliano Scrofani, quando va a fare il suo viaggio in Grecia, siamo naturalmente tra gli anni 70 e gli anni 90 del Settecento, nei quali questa attenzione rispetto all'Austria balcanica e naturalmente al problema relativo, diciamolo complessivamente, ai turchi, però tutta questa questione è guardata nella connessione dei due imperi, come è noto, no? I due imperi che alla fine della vicenda poi ottocentesca saranno visti nella prospettiva positivistica, no? Di politici oltre che di storici italiani. Ricordo in maniera particolare tutta la problematica storiografica di Antonino de San Giuliano, no? Convinto da questo punto di vista sulla base di parametri, diciamo, geopolitici, che in definitiva tanto l'impero austriaco quanto l'impero turco erano destinati a morire, perché tutti gli imperi dovevano morire, e il problema fondamentale era di fargli un tribunale di prima classe assistito bene. Cioè, in presenza di questo fatto, il problema fondamentale, ivi compresa la Triplice Alleanza nella interpretazione che lui ne dava, era quella naturalmente di cercare di assistere questo processo di crisi, cioè di trasformazione sostanzialmente di questi imperi. Comunque, quello che a me importava di più in questo contesto è come si configura l'atteggiamento della cultura politica e storica italiana, diciamo, tra 7 e 800, nei confronti di alcune delle polarità fondamentali, al di là naturalmente di quelle di tipo più propriamente, come dire, austriaco, interna alla problematica austriaca, pluralità, eccetera, soprattutto su questi grandi campi, cioè su uno spazio mitteleuropeo che era continuamente invitato a decidere se doveva spingersi a destra o doveva spingersi a sud. Grazie. Se posso rispondere, caro collega, lei mi mette in imbarazzo perché mi fa delle domande su un tema dove lei è molto meglio, dove dovrei domandare io a lei delle spiegazioni, perché lei conosce la problematica molto meglio di me, con molto più dettagli, ma è certo, c'è anche qua, prima per rispondere sul questione di Vico e quel periodo, è proprio il periodo in cui a Vienna, dopo la lunga guerra per la successione spagnola, si decide di combattere i turchi che avevano attaccato Venezia, cioè i possedimenti di Venezia sulla Morea, eccetera, sul Peloponneso, nello stesso tempo cercando di mantenere o di farsi garantire dal Papa il comportamento benevolo da parte della Spagna, che poi non è stato di fatto e che era una delle ragioni poi per il profondo sospetto che si aveva a Vienna da allora in poi, sempre contro la curia romana, perché non aveva mantenuto questa promessa. E dall'altra parte, per tornare all'Ottocento di cui parliamo, questa idea di Balbo, che l'Austria avesse la missione balcanica e dovesse lasciare, non diciamo l'Europa, ma l'Italia, questa era un'idea che si trova anche dai liberali austriaci, è una cosa in quel periodo, dai primi liberali, dai dal mio caro amico Möhring, eccetera, che dice noi abbiamo il compito, ed è un po' anche Palatsky, anche lui dice voi avete, l'Austria ha il compito di proteggere le piccole nazionalità contro questo terribile pericolo di una monarchia universale russa, eccetera, in quel periodo. Dopo Napoleone c'era in tutta l'Europa centrale un po' la paura che adesso non più la Francia, anche a Metternich veniva attribuita una parola, se ne plus la France, la Russie qui est à craindre maintenant. Questo era l'idea. Nella seconda metà dell'Ottocento poi i liberali austriaci, tedesco-liberali, centralisti, che erano sempre per il Gesamtstaat, per il dominio della burocrazia, che logicamente, linguisticamente era tedesca, di lingua tedesca, anche se non di origine, ma di origine era molto mista. Lì poi c'è la paura di non poterlo più fare. I liberali tedeschi, liberali per esempio, si dichiarano contro la occupazione della Bosnia-Erzegovina. Curioso, proprio il contrario, avevano fatto i liberali prima del 48 il rimprovero a Metternich di aver con la sua politica conservatrice, bisogna non aiutare i ribelli contro il sultano, aver tralasciato queste possibilità. Invece nel 1878-79 dicono no, cosa ha detto il grande Bismarck, le questioni balcaniche sono così complicate che non valgono la pena neanche di un solo muschettiere pomerano, anzi pomerischen Musketiers, e bisogna non immischiarsi, non bisogna avere la guerra, fare la guerra contro i russi, non bisogna, perché questo, come ha detto Francesco Ferdinando, quello che ha ammazzato, se scoppia una guerra le due dinastie werden sich gegenseitig vom Thron stoßen, si butteranno giù a vicenda dal soglio imperiale, e così e in verità è stato, in questo senso lui è stato veramente profetico. Questa è la problematica. Anche qui troppe cose che facevano, a parte poi il problema della rivalità col rinato o ripreso imperialismo veneziano, ripreso da D'Annunzio a Mussolini, eccetera, a Mare Nostro, che faceva anche già impossibile, era anche una delle cause che minava la triplice alleanza, questa la rivalità sui Balcani, in Albania per esempio, chiaro caso. E credo che questo è veramente un punto interessante, specialmente io quello delle carte Caraffa, dico questo, devo confessare, mi era ignoto, ed è molto interessante un fatto, e la ringrazio che lei me l'ha detto, perché subito quando lei ha cominciato a parlare ho pensato a Balbo, a questa tendenza di Balbo, e ancora più tardi, prima del 66, fra il 59 e il 66, partono anche dal Veneto queste idee di dare l'Austria, l'Austria deve rivolgersi verso i Balcani e lasciare di questi liberali, sì, c'è per esempio quel Möhring nei suoi scritti, nelle sue Sibyllinische Bücher aus Österreich, dice prima del 48, sono stati pubblicati a principio dell'anno 48, lui che ha vissuto molto nel Lombardo-Veneto, si era convinto che l'Austria non potrà assimilare o mantenere sempre la sua dominazione sulla Alta Italia. Il professor Hammerstein si era prenotato. Grazie. Hammerstein, ohne viel von dem zu verstehen, was Sie gesagt haben, wurde ich reich belehrt und kam auch jetzt aufgrund der gerade zuletzt geführten Diskussion zu einer Überlegung, die ich nicht unterdrücken will im Zusammenhang des generellen Themas. Sie verwiesen darauf, dass die österreichische Historiografie zu Recht ja an der Vorstellung der Gesamtstaatsidee, der Idee der Zentralverwaltung, ihre staatliche, wie es Neuhochdeutsch heißt, Identität oder ihr Selbstverständnis gewinnt. Und da habe ich nun eine Frage. Es ist ja im Gesamtgefüge des Denkens des 19. Jahrhunderts der Nationalstaatsidee für dieses Staatswesen ein großes Problem, die Modernität, die eigene Staatlichkeit zu unterstellen. Kommt bei diesen Autoren die Vorstellung vor, die ja uns heutzutage eine eigentlich einleuchtende ist, diese Gesamtstaatsidee, diese Form der Herrschaft über mehrere Staaten, denen sie Ruhe und Ordnung bringt, das Moderne sei, gegenüber dem Nationalstaatsverlangen. Das ist ja auch hier bei den Staaten in Italien, vor allem dort, wo die Österreicher selbst sind, hätte es ja eine Idee sein können. Das ist also sozusagen eine Überlegung oder eine Frage und noch eine kleine Frage, aber das können wir auch beim Mittagstisch klären. Mich hat sehr fasziniert, dass die Juristen diese österreichischen Geschichtsvorlesungen hören mussten. Ab wann das ungefähr ist? Ab den 70er Jahren. Ab den 70er Jahren? Ja, ab den 70er Jahren. Nein, doch jetzt später. 80er, 90er Jahren. Ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber es kommt dann. Ja. Grazie. Ja, zunächst hat man im Gegenteil damals eben doch das Gefühl gehabt, und zwar das berühmteste Beispiel ist der unglückselige Kaiser Franz Josef ja selbst gewesen, der selbst einem Diplomaten gesagt hat, wenige Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ich bin mir seit langem bewusst, dass wir, nämlich das heißt Österreich-Ungarn, in der heutigen Welt eine Anomalie sind. Das heißt, auch er hatte doch, hier spielt sicher auch das starke deutsche Nationalbewusstsein seiner Frau, seiner Tochter, auch in seiner Familie eine gewisse Rolle und auch bei ihm hat es auch eben noch von der Jugend her ein gewisses starkes deutsches Nationalbewusstsein gegeben, dass er eben das Gefühl gehabt hat, und das hat sehr viele gegeben, die gesagt haben, der Nationalstaatsgedanke ist eben doch der, der die Welt heute beherrscht und wir sind eben eine Anomalie. Und ohne dass man deswegen wirklich nationalistisch war, hat man doch eben das große, starke, das in seiner Stärke von Österreich herrscht, sehr überschätzte Deutsche Reich sozusagen für das Ideal gehalten. Und es hat eben einen großen Teil von Österreichern gegeben, die nur über das Zerbrechen der Monarchie eben die Schaffung eines deutschen die Vollendung des deutschen Nationalstaates erhofft haben. Das ist etwas, was man hier in Italien oft vergisst, weil man hier in Italien eben von dem Schlagwort ausgeht, Worte ai tedeschi und das waren die Österreicher, die müssen also weg. Und man hat von außen her die Monarchie eigentlich als einen deutschen Staat empfunden und hat, während man von innen her es ja doch eine sehr starke irredentistische Bewegung, nämlich deutsch-irredentistische Bewegung gegeben hat. Das ist etwas, was man hier vielfach übersehen hat. Nicht? Man hat also, ich habe da einmal in einem Beitrag zu einer Arbeit über De Gasperi und das Trentino in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, habe ich darauf hingewiesen, dass es gewiss kein Zufall ist, dass man es überhaupt nicht versteht, wenn De Gasperi damals den deutschen Pan-Germanisti, wie er sich nennt, Anti-Austriaco, eine Haltung, un Atteggiamento Anti-Austriaco, perfino Anti-Austriaco vorwirft, nicht wahr? Und in der Wiedergabe dieses Artikels stand dann perfino Austriaco, während es in Wirklichkeit hieß natürlich Anti-Austriaco, weil man sich gar nicht vorstellen konnte mehr, dass hier in Italien, dass der De Gasperi dass den Irredentismo tedesco, pan-germanico angegriffen hat. Das ist dieser Druckfehler ist sicher kein Zufall, weil perché appunto visto dall'Italia l'Austria sembrava ancora una potenza tedesca. Come del resto la stessa cosa anche sul campo confessionale. L'Austria era non soltanto un impero plurinazionale, ma anche pluriconfessionale, eppure dall'esterno sembrava la seconda grande potenza cattolica dopo la Francia. Anche questo è tipico per la problematica. Ma c'è. Professor Wojtyla? Sì, pronuncio bene, ma non credo. Sì, Wojtyla, giusto. Karl Wojtyla. Ich möchte vielleicht auch zu diesem Problem der österreichischen Historiografie noch ein bisschen etwas dazu sagen, weil mir ein wenig der Eindruck erschienen, aufgetaucht ist, dass die Frage der Gesamtstaatsidee und die Frage der Reichsgeschichte vielleicht allzu sehr in den Vordergrund gerückt wird. Ich habe kein statistisches Material greifbar, auch sehr schwer auszudrücken. Aber von der Summe der Publikationen zur österreichischen Geschichte des 19. Jahrhunderts ist sicher nur ein kleiner Teil wirklich auf Reichsgeschichte im Sinne der Gesamtstaatsidee hin orientiert. Natürlich ist das, was man in erster Linie jetzt für so ein Überblicksreferat zur Hand nimmt, nämlich die großen Handbücher und Nachschlagewerke, sind natürlich am ehesten in diese Richtung weisend. Das heißt, Sie müssen den Gesamtstaat, der damals real existiert, in irgendeiner Weise abdecken und erwecken daher fürs Erste hin einmal den Eindruck, so etwas wie eine Gesamtstaatsidee zu haben. Ich würde sagen, viele dieser Werke haben eine Gesamtstaatsidee in einer Weise, die sehr stark mit diesen Deutsch-Liberalen, wie Sie es nennen, ich würde eher Deutsch-Zentralisten fast mittlerweile vorziehen, ja. Und das Wort liberal überhaupt weglassen. Diese Liberalen sind eigentlich keine Liberalen. Je mehr man sich ihnen nähert, ich habe mich in der letzten Zeit ausführlicher damit beschäftigt, je mehr man sich ihnen nähert, desto weniger liberal sind. Sie sind Deutsch-Zentralisten in erster Linie, die deutsche Vorherrschaft in der Habsburger Monarchie aufrechterhalten wollen. Und auch viele dieser Werke sind eigentlich deutsch-zentralistisch. Das heißt, sie sind ja nicht das, was etwa das für meine Begriffe beste Buch zur Geschichte der Habsburger Monarchie, das in den letzten, beste Handbuch in den letzten Jahren so ziemlich erschienen ist, das, was Kann etwa, Robert A. Kann schreibt, oder auch das, was etwa für einen Zeitraum, der uns hier besonders interessiert, der englische Historiker Evans schreibt, nämlich eine Historiografie, die ausgeglichen auch von den sprachlichen Zugängen her ist. Nicht Evans, der ebenso gut Deutsch, Englisch ist seine Muttersprache, ebenso gut Deutsch wie Ungarisch und Tschechisch spricht. Nicht? Das ist also schon etwas, was viele dieser Historiker, Sie haben Alfons Huber erwähnt, der Tschechisch und Ungarisch, glaube ich sogar. Also Ungarisch, nicht, Ungarisch war ich glaube auch Tschechisch okay. extra noch lernte für diese Reichsgeschichte. Ich greife ein bisschen auf mein Referat vor, ich werde auf diese Problematik dann auch in meinem Referat noch einmal eingehen. Dass also hier ein Ansatz sozusagen von verschiedenen Nationalitäten her ist. Kahn hat das sehr trefflich genannt, eine Frage der Einstellung zur österreichischen Geschichte und nicht eine Frage der Sprachkenntnisse, was österreichische Historiker häufig vorschützen und vorgeben, zu sagen, ich kann nicht alle 12 Sprachen dieser Monarchie lernen. Nicht einmal die wichtigsten kann man davon lernen. Viele österreichische Historiker sprechen eine Sprache, nämlich Deutsch. Und auch ihr Gesichtspunkt ist ein sehr stark deutsch-zentralistischer. Das heißt, Kahn sagt, das ist nicht der eigentliche Grund, dass man von sprachlichen Quellen her abhängig ist. Es gibt für alle diese Nationalitäten, sei es jetzt die Geschichte der Tschechen, sei es die Geschichte der Rumänen, sei es die Geschichte der Ungarn, sei es die Geschichte und so weiter, man könnte also die Liste sehr lange fortsetzen, gibt für alle diese Nationalitäten ausgezeichnete Literatur in allgemein verständlichen Sprachen, wie er das nennt, also Französisch, Englisch, englische Literatur. Das heißt, es ist nicht so sehr eine Frage des sprachlichen Zugangs, sondern eine Frage des Gesichtspunktes, den man sich bewusst wählen kann. Und das ist also etwas, was, glaube ich, für die Historiografie des 19. Jahrhunderts, ich glaube, da stimmen Sie mir zu sagen ist, dass bei aller Reichsgeschichte es immer eine deutsch-zentralistische Reichsgeschichte ist. Ja. Ganz egal jetzt, ob das jetzt von einem Deutsch-Zentralisten im Sinne der Liberalen politisch gesehen oder auch von einer katholischen dynastietreuen Warte aus geschieht. Es ist immer ein sehr stark deutsch-zentralistisches Bild, das hier entsteht. Ich glaube, das muss man also schon dazu sagen. Daneben gibt es natürlich auch Landeshistoriker in den einzelnen Sprachen. Nicht? Also gerade bei den in Böhmen ist das ja sehr eigenartig mit dieser Doppelstellung der beiden Sprachen. Klassischer Fall, wie gesagt, greife etwas voraus, die Landtagsakten, nicht die böhmischen Landtagsakten, die in beiden Sprachen ursprünglich veröffentlicht wurden, in beiden Landessprachen, in Tschechisch und in Deutsch, aufgebläht sozusagen, verdoppelt. Das ist etwas, was man daneben auch sehen muss. Das ist also auch, und ich glaube, das ist sicherlich die Mehrzahl des bedruckten Papieres, wenn man das jetzt einmal so rein statistisch quantifizierend ausdrückt, die Mehrzahl des bedruckten Papieres, das im 19. Jahrhundert von Historikern produziert wurde, ist eher in Richtung dessen, was man historische Individualitäten nennt, dessen, was die Länder sind. Also wollte das noch einmal ein bisschen unterstreichen, was Sie sonst so schon ausgeführt haben zum Teil. Molte grazie. Manuska. Siamo d'accordo. Wir kennen uns lang genug, dass wir eigentlich keinen Anlass. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir können nicht. In diesem Fall, glaube ich, gibt es keinen Streit zwischen. Posso Prodi. Ecco, Prodi. Io sono molto grato di aver posto, non solo per le parole di Landeschke, ma anche fosse all'inizio, ecco, perché penso che abbia rotto la tentazione di creare uno schema bipolare di reazione, insomma, ecco. Già stamattina, almeno per profani, perché io non sono uno specialista dell'Ottocento, ecco, e quindi... Ecco, ritengo che la cosa pericolosa era creare subito questo tipo di bipolarità, insomma, ecco, la presenza austriaca costringe appunto a vedere la nostra Europa, la coscienza europea del secolo scorso in modo più complesso. Ecco, detto questo, ecco, io penso, forse tocco un po' appunto dall'esterno le cose che diceva anche Schiera all'inizio, che sia molto importante per capire, ecco, quello che Schiere stesso poneva come interrogativo fondamentale della nostra settimana, qual è, ecco, la reazione di questo complesso mondo alle tematiche come quelle, dico lì, della riforma protestante, della controriforma. Parliamo di ancien regime per indicare così il processo generale di state building, insomma, durante i secoli dell'età moderna, ecco. Cioè, da questo punto di vista, ecco, probabilmente credo che adesso nei prossimi giorni si tratta, ecco, di misurare un po' concretamente su questi termini la coscienza, perché È ovvio che, appunto, mentre per l'Italia c'è un certo tipo di reazione all'età moderna, connesso e intimo al risorgimento, insomma, nei riguardi della controriforma, faccio per dire, ecco, troviamo che negli stessi tempi, negli stessi anni, Ranke è lo storico più capace di capire, ad esempio, la positività o diciamo la grandezza del papato dei tempi moderni, insomma, cioè, abbiamo anche queste interrelazioni, insomma, ecco. Credo connesse proprio intimamente con la possibilità o no di cogliere una modernità dei tempi moderni, mi spiego nel bisticcio, che è diversissima dall'Italia a Germania, ecco, non so se sono stato chiaro, ecco, cioè il problema non è di una modernizzazione vista da oggi evidentemente nella controriforma o nella riforma protestante, quanto insomma della possibilità che gli uomini impegnati nelle battaglie nazionali avevano da una parte e dall'altra di combattere o di cogliere il proprio passato più prossimo, insomma. Molte grazie. Non so se tu, Vandruska, vuoi dire qualcosa. Io mi attaccherei all'intervento di Prodi, che naturalmente condivido come proprio problematizzazione del nostro tema, per portare un esempio che porto di frequente, insomma, rispetto alla situazione austriaca della seconda metà dell'Ottocento, e che non è tratto da uno storico in senso stretto, ma è tratto da un grande politologo tedesco, il quale però ha condotto la massima parte della sua attività e della sua produzione scientifica a Vienna, e mi riferisco a Lorenz von Stein, originario dello Schleswig-Holstein, ma inserito a Vienna a partire dalla fine degli anni 50. Stein, nell'introduzione alla sua opera più grande, monumentale, che si intitola Die Verwaltungslehre, la dottrina della scienza dell'amministrazione, nell'introduzione che è dedicata a un grande giurista tedesco che è Robert von Mohl, dice che l'Austria del suo tempo si caratterizza per essere il paese, la realtà politica più interessante d'Europa, no? Quindi in questo senso mi ricollego al discorso che ha fatto adesso Prodi sulla modernizzazione, ma in senso relativo, insomma. Cioè un operatore politico, possiamo dire, insomma, come Lorenz von Stein, giustifica il suo essere a Vienna, che in realtà era determinato da problemi politici particolari, insomma. Lo giustifica anche quasi, direi, in senso scientifico, affermando che lui, studioso di scienza politica e quindi interessato ai problemi del nuovo sistema politico che si sta organizzando in una società moderna, industriale, non ancora democratica, ma insomma in procinto di esserlo, eccetera, eccetera, lui, tutto sommato, vede nell'Austria, del suo tempo, una specie di laboratorio, il laboratorio più felice, perché appunto in Austria, come, per riprendere appunto l'esordio di Vandruska, no, ricavato da Zöllner, l'Austria è un paese in cui il ritmo storico coincide con il ritmo della storia universale. Ma però Stein questo discorso lo fa in prospettiva, in avanti, cioè per lui la situazione austriaca plurinazionale, polinazionale, e quindi allora qui riprendo anche un po' l'osservazione che faceva per esempio Hammerstein, eccetera, proprio questo carattere plurinazionale è un, direi, mi sembrerebbe, è un carattere di modernità rispetto invece alla crescente caratterizzazione mononazionalistica degli stati, degli altri Gesamtstaaten che in Europa si stanno formando, in primis anche naturalmente la Germania e l'Italia. Allora questo esempio di Lorenz von Stein a me sembra molto interessante proprio perché riesce effettivamente forse ad assorbire, a sintetizzare in sé appunto questi aspetti che abbiamo appena detto, ma in più anche un altro aspetto su cui Wandruschka ha richiamato l'attenzione, anche Fozelka però adesso alla fine, cioè la importanza che in questa meditazione, che anche in Austria e soprattutto in Austria anche direi si svolge, sulla modernità di un sistema politico che si sta dando la propria sistemazione, centralità che ha il fenomeno amministrativo. Io insisto su questo perché riprenderei anche quel bellissimo saggio di Brunner su Beitel che in cui effettivamente non a caso di nuovo è la tematica storico-amministrativa quella che viene usata come leva per accentuare il momento della modernità di nuovo, insomma. E allora questo mi sembra un tema importante, ecco, ho l'impressione sempre di più, forse io ho una debolezza per la storia amministrazione perché mi sono formato presso la Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa a Milano, mio maestro Miglio mi ha insegnato molto, insomma, forse è una debolezza eccessiva, però sempre più ho l'impressione che anche questo confronto con l'ancien regime, no? Questo confronto con quindi l'età moderna che si compie nell'Ottocento, sia un confronto tante volte molto più concreto, materiale, positivo di quel che non si pensi, cioè molto meno ideologico di quello che si pensi, molto meno solo affidato a considerazioni di carattere letterario, che so, etnico tradizionale, ma è invece spessissimo nutrito di precisi richiami a una realtà positiva come quella dell'amministrazione, che non a caso proprio nell'ultima fase dell'ancien regime, no? Nell'ultima fase della Frühe Neuzeit, cioè a partire dalla fine del Seicento, cioè nel corso del Settecento, aveva rappresentato il nocciolo duro del processo storico, cioè quello della formazione degli stati moderni nel senso della loro organizzazione burocratica, eccetera, eccetera. Scusate, sono troppo lungo, ma però mi sembra che effettivamente anch'io sono dell'opinione che questa relazione inaugurale del professor Wandruschka abbia, sia servita proprio introducendo questo specie di mondo dei sogni che è l'Austria, soprattutto ottocentesca, sia riuscita a fornire molto materiale di riflessione al nostro lavoro. Ecco. Non so se ci sono anche ancora degli interventi, possiamo ancora dare qualche minuto.